Kundgabe 3632. Empfangen am 21.12.1945. Knechtschaft unter dem Satan und Verdammung. Geknechtet seid ihr auf ewige Zeiten, so ihr euch dem Satan verkaufet um irdischen Lohnes willen. Unfrei und kraftlos werdet ihr sein, wieder endlos lange Zeit. Denn so wie der Satan gebunden wird, verliert auch alles Geistige die Freiheit, das ich ihm hörig machte, im freien Willen. Und es bedeutet dies wieder eine endlos lange Zeit der Gefangenschaft, die für euch qualvoll ist und unsagbare Leiden mit sich bringt, weil Unfreiheit und Kraftlosigkeit nicht dem Urzustande entspricht, der euer Anteil war vor dem Abfall von mir. Doch so ihr euch zu meinem Gegner bekennet, müsset ihr auch das Los auf euch nehmen, das mein Gegner euch bereitet. Dunkelheit, Ohnmacht und gebundener Wille. Und also Qualen, Ewigkeiten hindurch. Der Weg zur Höhe liegt hell und klar vor euch, so ihr ihn nur beschreiten wollt, und es wird euch auch nicht an Kraft mangeln, doch mich müsset ihr darum angehen, nicht aber euch dem hingeben, der euer verderben will. Er locket euch mit irdischen Freuden, mit materiellen Gütern, um eure Seelen zu gewinnen. Ich aber verspreche euch geistige Güter. Ich will euch einführen in das Reich des Friedens, wo viele Wohnungen für euch bereitet sind, so ihr nur meinem Rufe Folge leistet, die Welt verachtet und nur mich anstrebet und euer geistiges Wohl. Doch so ihr mich nicht anhört, so ihr der Stimme meines Gegners Beachtung schenkt und euch von seinen Versprechungen betören lasset, kann mein Kraftstrom euch nicht berühren. Und der Weg zur Höhe ist für euch zu schwer, so ihr meine Hand nicht ergreifet und euch führen lasset. Ewige Freiheit will ich euch geben, doch ihr ziehet die Knechtschaft unter der Macht meines Gegners vor. Ihr wählet selbst den Weg nach unten in sein Reich und machet euch dadurch die ewige Heimat unerreichbar, die euch Herrlichkeiten bietet, unvergleichlicher Art. Doch euer Wille ist frei, und so ihr die Knechtschaft begehret, müsset ihr sie auch tragen. Ihr müsset in die Gefangenschaft gehen auf lange Zeit, auf dass einmal wieder die Möglichkeit besteht, dass ihr euch im freien Willen mir zuwendet, dass ihr meinen Worten Glauben schenket und euch erlösen lassen wollet aus der Knechtschaft des Satans, der mein Gegner ist und bleiben wird noch Ewigkeiten hindurch, ehe auch er sich unter meinen Willen beuget und alles Böse restlos erlöst sein wird. Mein Mahnruf aber erschallt immer und immer wieder: Verkaufet eure Seelen nicht um irdischer Güter willen. Trachtet danach, das geistige Reich euch zu erwerben. Strebet zu mir und lasset euch von meiner Hand führen nach oben, auf dass ihr der Herrschaft dessen entflieht, der euch verderben will, auf ewig. Amen.